Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Sommerspielen Schloss Sitzenberg. Zu Öden von Horvaths Figaro lässt sich scheiden. Und jetzt komme ich zu den Worten, die ich immer sage, und zwar zur Geschichte von Figaro. Wenn wir vom Beaumarchais ausgehen, der tolle Tag, dann wird dieses Stück weiterverarbeitet von zwei Komponisten. Zum ersten von Rossini in Der Barbier von Sevilla. Da geht es darum, dass der Graf Almaviva mit Hilfe von Figaro um seine Frau wirbt, die auch bekommt. Im Buch und in der Oper von Da Ponte und Mozart geht es dann darum, dass Figaro um seine Susanna wirbt, er die auch bekommt. Das heißt, am Schluss von Mozarts Oper sind alle zwei Paare glücklich verheiratet und leben in Frieden. So, was macht Horvath? Horvath geht her, selbst Emigrant in den 30er Jahren, und nimmt diesen Stoff und erzählt ihn weiter. Was passiert, wenn in diesem wunderschönen Land der Almavivas, des Grafenpaares, die Revolution ausbricht, das Volk aufbegehrt, in Anlehnung, sage ich jetzt mal, an die Oktoberrevolution in Russland? Was passiert, wenn man emigrieren muss? Wie gehen die Menschen um mit sich, mit dem Partner, mit der Situation in der Fremde? Und all das sehen Sie die nächsten zwei Stunden. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Theaterabend. Vielen Dank. Die finsterste Nacht meines Lebens. Was ist denn los? Ich bin in etwas Weiches getreten. Hoffentlich gibt's hier keine Schlangen. Oh, heiliger Himmel. Wir haben zunehmenden Mond. Beißen Schlangen auch in der Nacht? Gnädigste Frau Gräfin, wenn ich ergebenst bitten dürfte, komplizieren Sie die Situation nicht auch noch. Sie ist auch ohne Schlangen schon komplizierend genug. Das zweite Gott. Ich bin komplett zerkratzt vom Gestrüpp. Und ich zerfetzt. Was war das? Ein Schuss. Aber wir sind gerettet. Ich muss mich setzen. Sind wir sicher? Schon jenseits der Grenze. Herr Graf, ich kenne hier jede Lichtung. Links der See, rechts die Schlucht, dort das Moos und drüben das teure Vaterland. Wir haben es hinter uns. Wollen es hoffen. Seit 24 Stunden frage ich mich immer wieder, was habe ich denn nur verbrochen, dass ich wie ein ehrloser Brigant das Land meiner Väter heimlich verlassen muss, um das nackte Leben zu retten. Ihr seid der hoch und hoch wohlgeborene Graf, oberster Erblohn und Gerichtsherr. Sind das nicht Verbrechen genug? Die Ereignisse der letzten Tage sind unfassbar. Seine Majestät ermordet, der Adel vertrieben, erschlagen, die Güter geraubt, die Kirchen zerstört, die Schlösser geplündert. Ein Bäckergehilfe ist Marschall. Ein Schuster Präsident und ein Schreiber Gesandter in London. Die Privilegien abgeschafft. Gleiches Recht für alle. Gleiches Recht, ob einer Landstreicher ist oder Fürst. Gleiches Recht. Nein, dieses Unrecht, das kann sich nicht halten. Es schlägt ja jedem göttlichen Gesetz ins Gesicht. Kein Mensch hätte das ahnen können. Außer diejenigen, die die Revolution gemacht haben. Da geht Wo? Man verfolgt uns. Ah, keine Seele. Im nächtlichen Wald hört man immer Schritte. Besonders im Herbst, wenn die Blätter fallen. Ja, komm. Wir müssen weiter. Ich möchte schlafen. Hier, im Wald. Gnädigste Frau Gräfin, ich habe einmal mit einem Scheintoten gesprochen. Der hat mir gesagt, lieber ein gehetztes Wild im Dickicht als ein Kaiser unter der Erde. Lieber in einem Himmelbett als im Himmel. Ich beschwöre Sie, gnädigste Frau Gräfin, in spätestens einer halben Stunde erreichen wir das nächste Dorf. Ich kann es direkt spüren. Verlassen Sie sich auf meinen berüchtigten Instinkt. Dein berüchtigter Instinkt, mein Bester, in allen Ehren. Oh, Frau Gräfin, über den Instinkt von Figaro lasse ich nichts kommen. Es tritt alles ein, was er prophezeit. Und er hat alles prophezeit. Auch die Revolution? Ja, die zu prophezeien, das war kein Kunststück. Ah, kein Kunststück? Wir waren alle taub oder blind. Ich sehe ein Licht. Dort. Ich sehe nichts. Wo ist mein Lorgnon? Tatsächlich ein Licht. Zweifellos ein Haus, gnädigste Frau Gräfin. Hier. Oh. Ich glaub schon, ich bin in der Hölle. Und die Hölle besteht aus lauter Wald. Wir bekommen Verstärkung. Infolge der blutigen und unübersichtlichen Ereignisse in unserem Nachbereich hat das königliche Kriegsministerium im Einvernehmen mit dem königlichen Innenministerium den Beschluss gefasst, die Grenzwachen durch Militär zu verstärken. Um einerseits den Zuzug unübersichtlicher Elemente und andererseits das Übergreifen der revolutionären Irrlehren nachhaltig zu verhindern. Zu verhindern ist gut gemeint, ha? Na? Aber zwangsläufig weltgeschichtliche Elementarentwicklungen lassen sich nicht aufhalten, fürchte ich. Schach! Element, jetzt habe ich den König übersehen! König übersehen, alles übersehen! Oh, hier steht gerade... Ein hochinteressanter aktueller Bericht, wie der König ermordet worden ist, von einem Augenzeugen. Er starb wie ein König. So ein Blech. Wie soll denn ein König anders sterben als wie ein König, wenn er doch schon ein König ist? Hä? Schach. Kennst du Kitty? Kitty? Kitty, Kitty. Wer ist Kitty? Wenn du sie nicht kennst, ist der Fall uninteressant. Sie ist Kellnerin beim wilden Mann. Ich bitte dich, verschon mich damit, ja. Kitty hat die längsten Beine der Welt. Und die längsten Ohren. Matt. Element! Also ich verstehe euch wirklich nicht mehr, Kameraden. Nur 1,5 Kilometer von uns gebiert sich eine neue Welt in sich selbst. Ein Orkan der menschheitshistorisch bedeutungsvollsten Ereignisse fegt Jahrhunderte über den Haufen, aber ihr spielt das Schach und kümmert euch um die langen Ohren einer Kellnerin. Was? Was? Was? Was Neues? Welche Gehorsamst? Alles in Ordnung. Und? Hat der Pöbel drüben wieder herübergeschossen. Welche gehorsamst nur Freudenschüsse. Bei deren Freude gibt's meistens Leichen, Kannibalen. Sonst was Neues. Welche gehorsamst eine Arretierung, 4 Personen. Ich war von meinem Rundgang und traf besagte Arretierte unweit der Schlucht, 2 Männer, 2 Frauen. Flüchtlinge? Angeblich. Sie hatten sich verirrt und gingen im Kreis. Die ältere Frau war sehr erschöpft. Sie war am Ende. Sie hatten keinerlei Legitimation bei sich. Und da sich der Mann anlässlich der... Arretierung sehr renitent benahm, haben wir bei der angeblich erschöpften Frauenperson anlässlich einer Visitation diese Perlen gefunden. Wenn das keine Imitationen sind, dann sind die Arretierten echte Fürsten. Oder Räuber. Ohne Legitimation ist es nur schwer zu unterscheiden. Ja. Was soll das? Ruhe! Hol sie herein, alle 4. Zu Befehl. Hey! Wer von euch kennt Kitty? Melde gehorsamst, wer ist Kitty? Kitty kriegt Kind. Schön. Sie gibt an, dass es einer der Grenzwachebeamten war. Sie kann sich aber nicht mehr erinnern, welche. Meine Herr, die Sache muss geordnet werden. So oder so. Oder so. Wo sind die Frauen? Meine Frau ist zusammengebrochen. Und die andere? Die andere ist in der Zelle zurückgeblieben, um die kranke, gnädigste Frau Gräfin zu pflegen. Gräfin? Mir scheint, dass sie nicht simuliert. Melde gehorsamst, liegt auf der Erde und kann sich nicht rühren. Hol einen Arzt! Zu Befehl. Ich danke Ihnen, mein Herr. Treten Sie vor. Name? Graf Almaviva. Beruf? Großkorregidor und im diplomatischen Dienste meines unglücklichen Königs. Gesandter in London, Lissabon und Rom. Bitte wollen Sie Platz nehmen. Bitte. Ich protestiere. Ich komme aus einer Hölle, danke dem Himmel für meine Errettung und werde wie ein Verbrecher behandelt. Da Sie ohne Erlaubnis und Legitimation die hermetisch abgesperrte Grenze überschritten haben, bin ich verpflichtet, die Amtshandlung einzuleiten. Sollte es sich allerdings erweisen, dass diese gesetzwidrige Überschreitung einen Akt der nackten Notwehr darstellt, so haben Sie natürlich nichts zu befürchten. Man hätte mich erschlagen! Ja, davon bin ich überzeugt. Bei uns regiert die Bestie. Kannibalen. Und was meine Legitimation betrifft, so bitte ich Sie zu registrieren, dass ich die Ehre und das Vergnügen habe, Ihren Herrn Unterstaatssekretär zu meinen wenigen Freunden zählen zu dürfen. Ich kenne ihn aus meiner Londoner Zeit. Er war damals Handelsattaché. Wer ich bin, wird er jederzeit beweisen. Ich werde Ihnen gleich morgen in der Früh die Gelegenheit geben, sich mit dem Herrn Unterstaatssekretär in Verbindung zu setzen. Was Ihre Frau Gemahlin angeht, so werde ich Sie ins Krankenhaus transportieren lassen, nachdem der Arzt Sie untersucht haben wird. Wollen Sie nun Platz nehmen? Gestatten Sie mir, dass ich mich zu meiner Frau begebe. Jederzeit. Herr Graf! Treten Sie vor. Name? Figaro. Beruf? Kammerdiener des Hoch- und Hochwohlgeborenen Grafen Alma Viva. Alter? Unbekannt. Was soll das heißen? Ich bin ein Findelkind. Ungefähres Alter? Ja, keine Ahnung. Aber das gibt's doch nicht. Sie müssen sich doch an diverse wichtige Daten in Ihrem Leben erinnern, anhand derer Sie Ihr Alter rekonstruieren können. Wenn ich aufgrund diverser Daten in meinem Leben mein Alter rekonstruieren würde, müsste ich den Trugschluss ziehen, dass ich circa 300 Jahre alt bin. So viel Diverses habe ich nämlich schon hinter mir. Zigeuner stehlen mich, ehe ich von meinen Eltern eine Ahnung habe. Ich entlaufe ihnen, weil ich kein Vagabund sein will. Ich suche, ringe, strebe nach einem ehrlichen Beruf, finde aber alle Wege versperrt, alle Türen verschlossen. Ich hungerte, hatte Schulden. Doch welch glückliches Geschick! Endlich fand ich eine Tür offen und griff nun alle Berufsarten auf, nur um leben zu können. War Journalist, Kellner, Politiker, Spieler, Vertreter, Barbier, bald Herr und bald Diener, wie es dem Zufall beliebte. Ehrgeizig, aus Eitelkeit, fleißig aus Not, aber träge, von Natur und Wonne. Schönredner bei Gelegenheit, Dichter zur Erholung, Musiker nach Bedarf, Liebhaber nach Laune. Alles, alles habe ich gesehen, getan, genossen. Jede Täuschung war geschwunden. Ich war nur zu sehr erwacht, bis ich dann geheiratet habe. Das war der Markstein in meinem Leben, die große Um- und Einkehr, denn seit dieser Hochzeit des Figaro bin ich ein anderer Mensch. Schluss jetzt! Hat er getrunken? Ja. Ich merke es. Da ich seit 24 Stunden nichts gegessen habe und da weder meine Frau noch der Graf noch die Gräfin auf das bisschen Schnaps, das wir bei uns führten, gesteigerten Wert legten, habe ich es im Augenblick unserer Verhaftung vertilgt. Natürlich nur, um es vor der drohenden Konfiskation zu bewahren. Ein Hofnarr. Name der Frau? Susanne, sie ist Kammerzofe der gnädigsten Frau Gräfin. Wir sind schon seit 13 Jahren verheiratet. Das geht mich nichts an. Jemand tot? Noch nicht. Wir haben nur eine Patientin. Bitte nach mir. Hat einer der Herren eine Zigarette? Rauchen verboten. Er ist doch kein Mörder. Hofnarr. Dank, Herr General. Er ist froh, dass er am Leben ist. Geht's bei euch wirklich so drunter und drüber, wie es bei uns in den Zeitungen steht? Ah, es ist nicht so schlimm. Sie zünden nur alles an und erschlagen die Herrschaft. Da habt ihr's. Ich habe gewusst, dass all diese Gräuelnachrichten übertrieben sind. Stimmt das? dass Sie alle Grenzbeamten entlassen haben, ohne Pension? Alles Gräuel. Aber die Grenzbeamten versehen ihren Dienst so, als wäre nichts geschehen. Na, da habt ihr's. Wie steht's eigentlich mit den Alimentationen? Ich habe gelesen, Sie hätten die freie Liebe eingeführt und die Weiber sind also Gemeingut. Es tät mich nur interessieren, wer sorgt denn dann für die Kinder? Nach dem Programm die Allgemeinheit. Element, das tät uns Not. Das wäre ein Programm. Eine bevölkerungspolitische Tat. Überhaupt soll nach dem Programm das ganze Verhältnis zwischen Mann und Weib neu geregelt werden. Ich zum Beispiel habe schon des Öfteren mit meiner Frau über das Kinderkriegen debattiert, denn ich war dagegen. Als Diener und Zofe, denen an jedem 1. und 15. gekündigt werden kann, darf man sich keinen Kindersegen gestatten. Das wäre ja ein geradezu strafbarer Leichtsinn, solange deine Existenz auf der Laune deines Herrn basiert. Da hört ihr es wieder. Laune des Herrn. Und dabei steht doch dieser brave Mann, weiß Gott, nicht im Verdacht, ein Sendbote der Revolution zu sein. Er hasst sie vielmehr und ist geflohen. Pardon, meine Herren, aber hassen tue ich die Revolution nicht. Wie käme ich denn dazu? Ich finde es absolut verzeihlich, aufzubegehren. Weiß ich es doch aus allerintimstem Kontakt, dass die jetzt vertriebenen Herrschaften einiges auf dem Kerbholz haben. Habe ich es doch auch am eigenen Buckel verspürt, dass es zu einer Explosion kommen muss. Ich habe es direkt wetterleuchten sehen. Ja, und ich habe es ja auch prophezeit. Sie haben also mit der Revolution kokettiert. Kokettieren tue ich nie, meine Herren. Ich bin der erste Diener, der seiner Herrschaft die Wahrheit gesagt hat. Wenn Sie die Wahrheit gesagt haben, warum sind Sie da nicht zu Hause geblieben? Das, meine Herren, hat wieder Gründe persönlichster Natur. Als ich es mit meiner Frau besprochen habe, ob wir nun bleiben oder mit unseren Herrschaften fliehen sollen, da hat sie gesagt, es gäbe auch so etwas wie eine Treue. Und man hätte nicht nur Verpflichtungen sich selbst gegenüber, sondern auch gegenüber seinen Mitmenschen, wenn es auch nur die eigene Herrschaft wäre. Wir hätten mit ihnen in den schlechten Zeiten zusammengelebt, also würden wir sie auch im absoluten Unglück nicht verlassen dürfen. Wisst ihr, meine Frau ist ein richtiger Mensch mit Herz. Dann sind Sie eigentlich nur wegen Ihrer Frau geflohen. Vielleicht. Ich frage mich oft, warum gibt es eigentlich zweierlei Arten von Menschen? Mann und Frau. Frag den lieben Gott. Es gibt keinen Gott. Könnte ich vielleicht meine Frau sprechen? Jederzeit. Danke. Da bist du ja. Oh. Ich wollte gerade zu dir. Komisch. Ich muss schon seit 5 Minuten immer an dich denken. Und ich an dich. Telepathie. Wo bist du denn die ganze Zeit? Ich habe mich mit den Herren hier unterhalten. Ich dachte, du hättest mich sitzen lassen. Nein. Wie geht es der Gräfin? Schlecht. Was sagt der Arzt? Er sagt keinen Ton. Ah, sie wird schon wieder gesund. Ich weiß nicht, du bist so teilnahmslos. Ich bin eben auch nervös. Die arme Frau Gräfin beruhigt sich überhaupt nicht. Jetzt hat sie schon eine Spritze bekommen, hört aber noch immer Schritte und glaubt, sie würde verfolgt. Hier wird sie von niemand verfolgt. Hier herrscht Ruhe und Ordnung. Gott sei Dank. Ich bin ja nur froh, dass ich über der Grenze drüber bin. Es herrscht die reinste Hölle auf der anderen Seite. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Nicht in Ihren kühnsten Fantasien können Sie sich das ausmalen. Verbrechen und Raub und Mord. Nein, nein, nein, nun übertreib mal nicht so. Übertreiben? Ich? Ja. Was die da treiben, das wird bei jeder Revolution getrieben. Und es ist ja auch nur logisch. Denn vom Standpunkt der Revolution aus haben die Leute auch Recht. Recht? Ja, es gibt zweierlei Recht. So oder so. Uns hätte man kein Haar gekrümmt, wenn wir zu Hause geblieben wären, wie deine ganze Verwandtschaft. Wie Antonio, Fanquette und Petrillo. Uns hätte man nicht erschlagen. Wer weiß? Vielleicht wäre ich sogar Schlossverwalter geworden. Schlossverwalter? Ja, warum denn nicht? So habe ich dich noch nie reden gehört. Nein? Hast du es denn vergessen? Ich muss zur Gräfin. Aber... Sagen Sie, Verehrtester, wieso reagiert Ihre Frau Gemahlin auf welthistorische Ereignisse so ganz anders wie Sie? Sie glaubt noch an den lieben Gott. dass ich in meinem Leben noch schwimmen lerne. Das hätte ich auch nicht gedacht, noch vor ein paar Wochen. So vergeht das Böse, Frau Gräfin. Die Badehaube sitzt fabelhaft. Ein klein wenig zu eng. Oh, das vergeht. Gnädigste Frau Gräfin, der Schwimmlehrer wartet. Ich bin bereit. Wo steckt denn der Graf? Der Herr Graf befindet sich im Casino. Oh, er sollte auch lieber mehr Sport machen, als immer nur zu spielen, wo er doch nur verliert. Viel Vergnügen, Frau Gräfin. Leg dich in die Sonne, Susanne. Da. Jetzt machen wir es uns bequem, Figaro. Sag, weißt du, wie hoch wir hier sind? 1000 Meter über dem Meer. Immer noch zu niedrig für die hohen Preise. Der teuerste Kurort und das teuerste Hotel. Du und ich, wir zahlen es ja nicht. Meinst du? Oh, darf ich bitten, Herr Graf? Diese Höhensonne ist ungesund, die ist nur gesund für Kranke. Wer sagt das? Ich. Hast du Angst, dass du krank wirst? Oh, armer Figaro. Amüsier dich du nur. Wie hast du dich verändert? Was fehlt dir? Seit 3 Monaten sind wir nun schon fort. Okay, die ersten 7 Wochen war die Frau Gräfin im Sanatorium. Das war kein Sanatorium. Das war eine Irrenanstalt für die oberen 10.000. Die teuerste Irrenanstalt der Welt. Früher warst du nicht so pedantisch. Ich habe Sorgen. Sorgen? Du machst dir Sorgen? Es ist uns noch nie so gut gegangen wie in dieser Emigration. Lauter große Hotels. Wir werden wie Gäste behandelt. Ja, wie bezahlende Gäste. Aber ich frage mich, wie lange werden wir noch bezahlen können bei dem luxuriösen Lebenswandel, den unsere Herrschaft an den Tag zu legen beliebt. Bis Sommer. Und dann ist Schluss mit den Perlen, die wir vor die Säue geworfen haben. Der Herr Graf hat zur Frau Gräfin gestern gesagt, in spätestens 4 Wochen sind wir zu Hause. Ich kann diesen Blödsinn schon nicht mehr hören. Vor 4 Monaten hat er gesagt, in 3 Monaten ist alles aus, Essig. Vor 8 Wochen hat er gesagt, in 6 Wochen ist alles aus, Essig. Vor 2 Wochen hat er gesagt, zu Ostern sind wir wieder zu Hause und Ostern war gerade, also wieder Essig. Ich sage dir, es ist alles Essig. Susanne, die Lage konsolidiert sich, alles kapituliert und wir werden das Ende nicht mehr erleben. Nur unser eigenes Ende. Essig, Essig, Essig! Der Graf ist ein gewiegter Diplomat. Willst du es etwa besser wissen? Na, dann wähle zwischen ihm und mir. Was heißt das? Susanne, es ist eine Welt zusammengebrochen. Erinnerst du dich daran, wie wir mit Graf und Gräfin über die Grenze kamen und ich, um die Gräfin aufzuheitern, ihr diesen Unsinn erzählt habe von dem Scheintoten? Da ist mir klar geworden, dass ich mit Scheintoten spreche und dass ich lüge, wenn ich den Hofnarren spiele, um vor Schwerkranken für das Leben zu plädieren. Den Graf und die Gräfin wäre es besser gewesen, sie wären damals in der Nacht nicht über die Grenze gekommen. Sie wären zu Hause geblieben und man hätte sie erschlagen. Figaro! Es ist eine Welt zusammengebrochen, Susanne, eine alte Welt. Der Graf und die Gräfin, die leben nicht mehr, sie wissen es nur noch nicht. Sie liegen aufgebahrt in den Grand Hotels und halten die Pauvres Funèbres für Portiers, die Totengräber für Kellner und die Leichenfrau für die Masseuse. Sie wechseln zwar täglich die Wäsche, aber es bleibt doch immer ein Leichenhemd. Ja, sie parfümieren sich, aber es riecht immer wie Blumen, die auf einem Grab verwelken. Es geht in die Grube, Susanne, in die Grube. Willst du etwa mit? Ich nicht. Ich verstehe dich nicht, Figaro. Wir müssen uns von den Almavivas trennen. Trennen? Ja, wir müssen uns selbstständig machen. Heute ist der erste. Bist du verrückt? Ich bin zwar kein gewiegter Diplomat, aber ich weiß, was ich will. Susanne, schau, was ich in den kleinen Anzeigen gefunden habe. Barbiergeschäft zu verkaufen. Barbier? Ja, ich werde wieder Barbier. Hier, schau. Bestrenommierter Frisiersalon wegen Ausheirat zu verkaufen. In Großhadersdorf. Großhadersdorf ist ein mittlerer, aufstrebender Ort, 3400 Seelen, mit schöner Landschaft, drumherum, hügeliges Land. Ich habe mich erkundigt, viel Wald. Ist das dein Ernst? Absolut. Und als Abfertigung soll uns der Graf nur jene Summe gewähren, die wir zu viert hier in einer Woche verbrauchen. Abzüglich natürlich der Unsummen, die er jeden Tag im Casino verspielt. Susanne, wir machen uns selbstständig und werden uns damit retten. Warum strahlst du mich so an? Mir ist gerade etwas eingefallen. Was? Du hörst es nicht gerne. Ach komm, mir kannst du alles sagen. Als wir geheiratet haben, hast du gesagt, zwei so unselbstständige Existenzen wie Diener und Zofe, die können sich kein Kind leisten. Und das habe ich auch eingesehen. Na also. Aber du hast gesagt, sollten wir zweimal unsere eigenen Herren sein, dann sofort, sofort, hast du gesagt. Stimmt. Aber ich muss erst sehen, wie der Hase läuft. Welcher Hase? Ich muss erst sehen, ob wir auch unsere eigenen Herren bleiben. Gott, wie ängstlich du geworden bist. Bin nicht feig. Ich habe nur Respekt vor der Zukunft. Für mich wird der Graf schon sorgen. Für dich hat niemand zu sorgen, außer ich. Ich bleibe. So. Du willst mich also jetzt verlassen? Wo ich doch nur wegen dir geflohen bin? Ach bitte, tu du nicht so, als wärst du nicht auch aus Treue zum Grafen. Ja, das ist schon möglich. Aber wenn du geblieben wärst, wäre ich auch geblieben. Zu guter Letzt bin ich doch nur wegen dir emigriert. Ich bin ein Emigrant aus ehelicher Treue und aus sonst nichts. Wie wird es sein, wenn wir alt geworden sind? Und es ist niemand da, der zu uns gehört. Ich werde nie das Wort Mutter hören und du nie Vater. Und es wird sinnlos geworden sein, dass wir überhaupt gelebt haben. Ach, sinnlos ist es sowieso. Und woher willst du überhaupt wissen, ob wir alt werden in diesen unsicheren Zeiten? Wenn du so redest, möchte ich gleich sterben. Aber Susanne, ich hab dich doch lieb. Aber das genügt mir nicht. Genügt dir nicht. Wo ist denn die Gräfin? Sie schwimmt. Ach, wo? Im Wasser. So. Figaro ist halt etwas nervös. Aha, ist das der Föhn? Oder habt ihr euch wieder mal gestritten? Nein, Herr Graf, wir sind absolut der gleichen Meinung. Das wäre ja nur begrüßenswert. Herr Graf, ihr habt Artikel über Artikel verfasst. Ihr habt Vorträge gegen die neue Herrschaft geschrieben. Das hat keinen Sinn, das sah ich ein. Die neuen Herrschaften werden sich gegenseitig stürzen in längstens 4 Wochen. Und wenn sie sich nicht gegenseitig stürzen? Pardon. Susanne sagte mal, du könntest prophezeien, aber ich kann auch prophezeien, gib Acht. Ich verstehe Sie nicht, Herr Graf. Ein Mensch, der heute zu meiner täglichen Umgebung gezählt werden will, der soll mir nicht immer seine Ansicht sagen, selbst wenn sie richtig ist. Er soll mich lieber durch bedingungslose Zustimmung belügen. Denn eine Wahrheit in solcher Zeit ist häufig nur heimliche Kritik. Und für heimliche Kritik sorge ich persönlich. Ich hätte ja nicht so unbesorgt gefragt, aber ich darf nun einmal nicht sorglos in die Zukunft leben. Ich muss mich ja schließlich auch um meine Frau kümmern, ob es ihr passt oder nicht. Das ist meine Pflicht Nummer 1. Herr Graf, an Ihrer Stelle würde ich mich an einem gut gehenden Kaffeehaus beteiligen. Heute ist noch Zeit. Du bist wohl krank. Was sind das für laszive Vorschläge? Sie sind von der Not diktiert. Ach, leidest du Not? Er ist verrückt geworden, Herr Graf, verrückt. Er möchte kündigen, kündigen möchte er. Kündigen? Jawohl, Herr Graf, heute ist der Erste. Spielt keine Rolle. Wer nicht bei mir bleiben will, kann jederzeit fort. Akzeptiert. Danke, Herr Graf. Wo wollt ihr denn hin, wieder zurück. Ich kann mich beherrschen. Gib Acht, wenn du als Emigrant zurückkehrst, verlierst du den Kopf. Mit Recht. Recht? Ja, es gibt leider zweierlei Recht. So oder so. Es gibt aber auch zweierlei Unrecht. So oder so. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Ihr wollt also nicht wieder nach Hause? Er möchte wieder Friseur werden. Ach, wieder Friseur. Herr Graf, ich möchte nach Großhadersdorf. Interessiert mich nicht. Bitte? Bitte? Wie lange warst du bei mir? 13 Jahre. Es tut mir leid, dass wir uns trennen. Aber ich habe es erwartet, denn ich fühle bereits seit einiger Zeit, du treibst passive Resistenz. Pardon, Herr Graf, das ist nur aktiver Selbsterhaltungstrieb. Ich vertrage alles, nur eines nicht. Du bist bürgerlich geworden, lieber Figaro. Herr Graf, ich habe so oft und viel in meinem Leben hungern müssen, dass das Wort bürgerlich für mich seinen Schrecken verloren hat. Ach, du bist schon zurück vom Casino. Und, was haben wir heute verloren? Figaro und Susanne. Rasieren wird mich doch der Herr Gemahl. Nein, haben Sie Angst, Herr Forstadjunkt? Offen gestanden, ein Rasiermesser in zarten Händchen. Aber ich werde mich schon revanchieren. Was machen Sie denn am Donnerstag, Frau Susanne? Wieso, Herr Forstadjunkt? Donnerstag ist doch Silvester und dann beginnt ein neues Jahr. Ich gehe mit meinem Mann zum Postwirt. Dann gehe ich auch zum Postwirt. Tanzen Sie gern? Ja. Dass man Sie aber nirgends sieht, bei keinem Kränzchen, keine Reunion. In Großhadersdorf gibt es keine Tänzer. Stimmt. Ich persönlich stamme nämlich nicht aus Großhadersdorf. Ich bin hier nur stationiert. Ich auch. Dann wären wir ja Leidensgenossen. Wenn ich nicht gerade im Wald bin, langweile ich mich zu tot. Sie sind der einzige Mann, der sich von mir rasieren lässt. Ah. Der Herr Gemahl? Ah, der rasiert sich selbst. Aha. Wo steckt denn der Herr Gemahl? Er schläft. Immer. Nach dem Mittagessen. Aha. Und Sie schlafen nicht? Wir wechseln uns ab. Sie schlafen also nicht zusammen. Also ich bin der Einzige, der sich von Ihnen rasieren lässt. Ja. Ich fürchte mich nicht. Von Ihnen ließ ich mir auch gern die Gurgel durchschneiden. Oh, oh Gott, wie blutig. Was würde denn das Fräulein Braut dazu sagen? Ein Bräutigam, ganz ohne Gurgel? Die muss sich an alles gewöhnen. Vorsicht, scharf. Schön. Ich bin für das Scharfe. Oh, was fällt Ihnen ein? Etwas durchaus Natürliches. Lassen Sie mich, sonst schneide ich Ihnen die Gurgel durch. Schneid nur. Ich sag's dir dann, ich... Ruf noch. Es wird dich keiner hören. Nur ich. Oh Gott. Sie, Tier! Gehen Sie, sonst ruf ich meinen... Dich hol ich ein. Nie. Morgen? Im Kino? Ah, ich muss ja noch zahlen. 40, bitte. Grüß Sie Gott, Frau Figaro. Schnell, eine kleine Undulation, ich muss gleich wieder weiter. Wie läuft das Geschäft? Danke, man lebt. Also ich kann mich kaum noch retten vor lauter Arbeit. 5 Geburten in einer Woche. Davon 2-mal Zwillinge. Das hielte der stärkste Mann nicht aus. Wenn das so weitergeht, wird unser braves Großhadersdorf noch eine Weltstadt. Und meine Locken sind ganz deformiert vor lauter Storch. Eine Invasion. Gerade komme ich von der Frau Hauptlehrer. Der hat da ein Töchterchen gebracht. Ein klein wenig zu früh. Aber die Frau Hauptlehrer wird eine Freude mit dem Kind haben. Es ist gut bestrahlt. Steinbock und Merkur. Sie kennen sich aus am Himmel? Ich kenne mich überall aus. Was ist denn der Mai? Den Mai regiert die Venus im Zeichen des Stieres. Wer soll denn das sein? Ich. Also so. Und der Herr Gemahl? Ach, das weiß man nicht. Der ist ein Findelkind. Na. Bei Bei den Herren der Schöpfung spielen die Sterne überhaupt gar keine so große Rolle. Das Mannsbild verändert sich leicht und bleibt doch immer nur Gauner. Manchmal möchte man meinen, so ein Mannsbild hätte überhaupt keinen Stern. Wie lange sind's denn schon verheiratet, junge Frau? 14 Jahre. So. Sieht man Ihnen gar nicht an. Ich habe mit 18 geheiratet. Geben's nur 8, junge Frau. Die Zahl 7 ist eine verflixte Zahl. Jede Ehe bekommt alle 7 Jahre einen Klaps. Das ist so eine verflixte metaphysische Regel. Warum haben's denn eigentlich keine Kinder? Also das erste Haus in der Branche. Ihr könnt euch doch wirklich welche leisten. Ich möchte schon, aber mein Mann weigert sich. Aber ihr lebt doch wie Mann und Weib. Selten. Ach, was habe ich ihm schon gesagt, dass ich ohne Kind verkomme? Aber er geht auf mich nicht ein. Radikal nicht. Dem Manne kann geholfen werden. Glauben Sie es mir? Ich habe so etwas schon massenweise miterlebt. Hören Sie. Na. Sie treten jetzt einfach vor Ihrem Herrn Gemahl hin und beschwindeln ihn kategorisch, dass seine Befürchtungen eben Früchte getragen haben. Was will er darauf erwidern? Nichts. Da kennen Sie meinen Mann schlecht. Was will er denn dagegen tun? Höhere Gewalt? Er wird sich von der lieben Natur überlistet fühlen und nichts mehr befürchten, wenn es eh schon keinen Sinn mehr hat. Diese Lösung des Problems, die Vorwegnahme der Folgen, das ist das Ei des Kolumbus. Was bin ich Ihnen schuldig? Ich wäre Ihnen ewig dankbar. 80, bitte. Bitte sehr. Im September sehen wir uns wieder. Mars und die Waage. Ich gratuliere. Nicht. Leben's wohl, Frau Figaro. Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Rasur, eine Undulation. Ist das alles? Ja. Komisch, dass sich jetzt vor Silvester nicht mehr Leute die Haare schneiden lassen. Werden wahrscheinlich alle wieder am Silvesternachmittag zur gleichen Zeit daherkommen, kurz vor der Sperrstunde, dass man wieder die Hälfte zur Konkurrenz schicken muss. Ich werde das bald wieder beim Wirtschaftsverein ventilieren. Den Herrn Lehrern wird es auch nicht schaden, die Eltern einmal aufklären würden, dass sie die Kinder nicht immer am Samstagnachmittag herschicken. Die schönsten Vollbärten muss man auslassen wegen so einem Saububen, wo man da am Kinderhaare schneiden eh nichts verdient. Was ist denn das? Ein Rasiermesser. Am Boden. Ein gebrauchtes. Schlamperei, sowas. Susanne, ich muss einmal ein ernstes Wort mit dir reden. Es wird allmählich Zeit. Es ist nun ein Dreivierteljahr, dass wir diesen Frisiersalon übernommen haben und es ist meiner Kunst zu verdanken, dass sich alle örtlichen Honoratioren vom Pfarrer bis zur Hebamme bei uns behandeln lassen. Ondulieren, frisieren, Maniküre, ja sogar eine Pediküre habe ich eingeführt, etc. etc. Aber die größere Kunst besteht nicht darin, die werte Kundschaft zu erobern, sondern nämlich auch nicht wieder zu verlieren. Und dabei kommt es nicht nur auf erstklassiges Frisieren, Ondulieren etc. etc. an, sondern auf gewisse diplomatisch-psychologische Kniffe. Man muss der Kundschaft menschlich entgegenkommen, sich für ihre Probleme interessieren, ihre Fragen beantworten, ihren Eitelkeiten schmeicheln, lachen, wenn sie lacht, weinen, wenn sie weint. Ist das deine Freiheit? Jetzt unterbrich mich nicht und lass mich ausreden. Meine Freiheit besteht nicht zuletzt darin, dass ich heucheln darf und geheuchelt muss werden, sonst liegen wir eines Tages draußen im Dreck. Du verkennst den Ernst der Situation. Neulich auf der Rotunde in der Turnhalle hast du die Frau Bürgermeister fast geschnitten. Sie hat in einer Tour von ihrem Bruch geredet, das interessiert doch keinen Menschen. Bruch her, Bruch hin, es hat dich zu interessieren. Du hast eine Mitverantwortung und du hast natürlich auch die selbstverständliche Pflicht, morgen Abend das dramatische Fest des humanitären Vereins zu besuchen. Die Frau Konditormeister ist eine super Kundschaft und du musst dir ihre Tochter Irma anschauen. Ich werde zu Hause bleiben und einen Roman lesen. Du hast keinen Roman zu lesen, du hast dir die Irma anzuschauen. Das hässlichste Mädchen der Welt, ein schielender Zwerg mit so einem Wasserkopf. Wasserkopf her, Wasserkopf hin. Du hast diese Missgeburt für äußerst herzig zu halten. Und du hast zu applaudieren, bis du rote Hände bekommst, bitte ich mir aus. Ich hasse Spießer. Wir leben von diesen Spießern, ob du sie liebst oder hasst. Wenn sie en masse nicht nur alle so riechen würden. Ja, die Zeiten, wo wir von Menschen umgeben waren, die eine parfümierte Existenz hatten, die sind tot, ein für alle Mal tot. Du nicht so ersehntest du dich nicht auch zurück. Ich pflege mich nicht mehr zu sehnen, das habe ich mir abgewöhnt. Ich pflege nur noch zu denken an das Heute und an das Morgen. Gott, in diesem Nest verkomme ich noch. Ich bin nicht schuld, dass wir hier gelandet sind. Sondern? Oh, ich. Natürlich. Ich bin schuld. Wegen meiner blöden Treue zur Herrschaft sind wir überdies emigriert und haben uns das Ganze hier eingebrockt. Was? Wir hätten ja zu Hause bleiben können. Bei Onkel Antonio Pedrillo Fanquet. Dann wärst du vielleicht Schlossverwalter geworden. Was? Ich höre es ja jeden Tag dreimal. Das stimmt nicht. Ein einziges Mal habe ich dergleichen geäußert. Ich höre es, auch wenn du schweigst. Ich höre es, wenn du die Zeitung liest. Ich höre es, wenn du das Fenster aufmachst. Ich höre es, wenn du neben mir liegst und davon träumst. Und was hörst du noch? Dass es zwischen uns nicht mehr stimmt, Figaro. Wieso? Als wir uns von der Gräfin trennten, habe ich gesagt, ich folge dir überall hin, weil ich zu dir gehöre. Erinnerst du dich? Sogar nach Großhadersdorf folge ich dir, weil ich dich liebe. Aber dazu muss ich deine Frau sein können. Richtig, deine Frau. Was heißt das? Bin ich nicht dein Mann? Gott, erinnerst du dich denn gar nicht? Habe ich hier nicht meine Tasche gelassen? Oh, ja. Oh, Gott sei Dank, da ist sie. Bei uns kommt nichts weg, Madame. Das wäre auch eine teure Überraschung geworden. Und der Storch hätte Augen gemacht. Apropos, teure Überraschung. Wissen Sie es schon, Herr Figaro? Was? Ich habe es ihm noch nicht erzählen können. Also ich verstehe kein Wort. Ich konnte es dir noch nicht sagen. Was soll das heißen? Es gibt nichts auf der Welt, was du deinem Mann nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen könntest. Nur nach dem Mittagessen, da wünsche ich nicht, gestört zu werden. Hat sie irgendetwas zerbrochen? Im Gegenteil, Herr Figaro, im Gegenteil. Eine freudige Botschaft. Freudige Botschaft. Mut. Hören Sie. So, jetzt ist er draußen. Ich gratuliere. Auf Wiedersehen, Frau Figaro. Ist das wahr? Ja. Woher? Woher? Traust du mir etwa zu, dass ich dich betrüge? Das traue ich dir selbstverständlich nicht zu. Wie käme ich denn dazu, wo du doch alles hast bei mir? Verzeih, ich bin auch etwas wirr. So ein Unglück. Unglück? Ja, soll ich vielleicht jubeln? Du bist ein Unmensch. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich eben kein Unmensch bin? Ich habe lediglich Verantwortungsgefühl. Und du weißt, ich kann prophezeien. Soll ich vielleicht vom Himmel droben zuschauen, wie mein Kind im nächsten Krieg fällt? Ich glaube, für den Himmel hast du zu viel Verantwortungsgefühl. Du kommst in die Hölle. Überlass das bitte mir. Ja, bitte. Du kannst in diese Welt kein Kind setzen. Liest du keine Zeitung? Jeden Tag ein neuer Tod. Alle werden wir dran glauben müssen. Ja gut, hier in Großhadersdorf wird sich's relativ noch am ruhigsten leben lassen. Keine Festung in der Nähe, kein Verkehrsknotenpunkt, nichts, was es wert wäre, zerstört zu werden. Aber sie werden auch das Wertlose zerstören. Und die Erdbeben werden es vollenden. Susanne, wir leben in einer Völkerwanderung. Und nie noch haben mehr Menschen wie du und ich mit mehr Recht sagen können, hinter uns die Sintflut. Ja, setzt du dein Kind nur in diese Welt? Setz es nur. Es wird in einer Mondlandschaft aufwachsen, umgeben von Kratern und giftigem Dunst. Ich muss einmal mit dieser braven Hebamme sprechen. Vielleicht weiß sie einen Ausweg. Ja, red nur mit ihr, red nur mit ihr. Ich möchte gar kein Kind mehr von dir. Und wenn ich eines bekäme, ich würde mich verkriechen wie eine Hündin, damit du nicht weißt, wann und wo dein Kind das Licht der Welt erblickt. Jetzt. Damit du es nicht behexen kannst. Susanne. Du wünschst ihm ja nicht einmal das Leben. Ich würde dir nie, nie, nie würde ich dir dein Kind zeigen, weil du hättest es nicht anders verdient. Susanne. Du bist der Tod, der Tod. Susanne, ich bitte dich. Jetzt waren wir wenigstens die Form, die Leute tuscheln sollen. Aber über diese Leute. Ja, immer und immer und immer wieder. Jawohl. Ah. Du möchtest deine Ruhe haben? Erraten! Gut. Dann schlichte ich dir den Streit. Ich habe dich belogen, Figaro. Ich erwarte gar kein Kind von dir. Kein Kind? Nein. Das habe ich dir nur so gesagt, damit du dich meiner erbarmst. Es war eine List. Eine List? Ja. Deine Frau wollte dich überlisten, damit sie durch dich, oh Herrlicher, zur Mutter wird. Aber das ist jetzt aus. Der Mann, von dem sie ein Kind möchte, der wohnt nicht in Großhadersdorf. Jetzt sei so gut. Ich habe gestern Nacht von ihm geträumt. Als er sich über mich beugte, war sein Schatten dreimal so groß wie diese Welt. Ich habe ihn genau erkannt. Wen? Meine große Liebe. Wer war das? Er ist tot. Wie hieß er? Er hieß Figaro. Figaro? Ja. Figaro. Mein Figaro. Freute sich über die Zukunft. Wenn es gewitterte, sprang er ans Fenster, wenn es einschlug. Aber du, du würdest nicht einmal ohne Schirm vor die Tür gehen, wenn nur ein winziges Wölkchen am Himmel steht. Mein Figaro saß im Kerker, weil er seine Meinung schrieb. Aber du würdest dich nicht einmal trauen, heimlich seine Schriften zu lesen. Mein Figaro sagte dem Grafen Almaviva auf der Höhe seiner Macht die Wahrheit ins Gesicht und du warst die Form in Großhadersdorf. Du bist ein Spießer. Er war ein Weltbürger. Er war ein Mann. Aber du... Ob ich ein Mann bin oder nicht, das kannst du nicht zu mir, nichts dir, nichts nach 16, nach 14-jähriger Ehe konstatieren. Aber ich konstatiere dir, dass du eine Lügnerin bist und keine Mutter. Der Zofe als Geschäftsfrau, ständig vor dem Spiegel und dennoch verschlampt im Betrieb. Eitel, gefallsüchtig, wehleidig, äußerlich. Äußerlich, äußerlich, sagst du? Ja, äußerlich und innerlich. Wir kennen uns aus. Du hast dich mal ausgekannt. Aber heute, Gott, heute hast du alles vergessen. Einschreiben, bitte. Na, was hat sie denn? Launen. Launen. Es schneit. Es wird wieder Winter. Hoffentlich ein milder. Das Holz ist wieder gestiegen. Ist die Post schon gekommen? Erwartest du etwas? Ja. Antwort von der Redaktion. Es wird Zeit. Wir werden heute bezahlen. Ich fürchte mich direkt, wenn es klopft. wo wir doch schon seit 14 Tagen nichts mehr beglichen haben. Ein Graf Almaviva bleibt niemand etwas schuldig. Ah. Die Post, Herr Graf! Für dich und von der Redaktion. Ah. Wer schreibt dir? Susanne. Susanne? Ich habe dich doch ersucht, nicht mit denen zu korrespondieren. Ich korrespondiere auch nicht. Sieh da, das Kuvert. Es ging noch ins Esplanade und wurde uns nachgesandt. Esplanade, Carlton, Regina. Von Station zu Station. Von Stufe zu Stufe. Hast noch Sehnsucht nach dem Esplanat? Dritter Stock, möbliert, bei Therese Bader. Frau Bader ist ein braver Mensch. Ja, sie hat Mitleid mit uns, grässlich. Du musst noch lernen. Ich habe meine Studien bereits absolviert. Wir sitzen noch in der Schule, wenn auch in einer höheren Klasse. Vielleicht sogar an der Universität. Und unsere liebe kleine Susanne, die lernt gerade lesen und schreiben und fürchtet sich wie alle kleinen Kinder, wenn man sie allein im Dunkeln lässt. Wir zwei, wir fürchten uns nicht mehr, was? Du bist so tapfer geworden. Ich habe mich verändert, Gott sei Dank. Was schreibt denn Susanne? Sie will fort von Figaro. Fort? Warum? Weil er sich verändert hat. Ah, betrügt er sie? Nein, aber er scheint nur noch seinen Salon zu kennen und vernachlässigt ihre Liebe. Arme Susanne, sie fragt, ob sie wieder zu uns kommen könnte. Zu uns? Als Sophie. Sie hat Sehnsucht nach dem, was gewesen ist. Die Redaktion schrieb mir übrigens, dass meine Memoiren fürs Feuilleton nicht in Frage kämen. Auch nicht für die Sonntagsbeilage. Ein Graf Almaviva bietet sich an und kommt nicht in Frage. Sein Name wird ausradiert. Sein Leben wird Nebel. Frechheit, ich hätte einen altertümelnden Stil, schreiben diese Proleten. Oder heutzutage keiner mehr einen anständigen Satz verfassen kann. Lauter Schmieranten. Da. Willst du nicht ins Café gehen? Ich habe kein Geld. Ich habe noch etwas. Komm. Geh. Und was willst du heute Abend essen? Für dich ist schon gesorgt. Ich esse nichts. Du kannst doch nicht hungern. Gesundheitlich ist es nur gut, wenn man einmal aussetzt. Komm. Geh. Spiel ein bisschen Schach. Kommst auf andere Gedanken. Heute bin ich mal wieder dein Sohn. Und was wirst du Susanne antworten? Ich werde ihr schreiben, dass sie den Mut nicht verlieren soll. Und über unsere momentanen Verhältnisse, da geh so drüber hinweg. Ich gehe. Leb wohl. Thank you. liebe Susanne, eine Frau gehört zu ihrem Mann.